Ich freue mich, hier zu sein. Ich war noch nie in Heilbronn, ehrlich gesagt, und auch noch nie hier im sozialen Zentrum und finde es wirklich wunderschön hier. Also in der Stadt, in der ich lebe, gibt es auch gerade Überlegungen, ein soziales Zentrum zu machen, und ich finde, es könnte so ähnlich aussehen wie dieses hier. Also wirklich wunderschön. Ich freue mich vor allem auch hier zu sein, weil die Veranstaltungsreihe, finde ich, sehr interessant ist. Nicht, weil jetzt, also es wurde ja schon gesagt, es ist gerade sehr aktuell mit dem Rechtspopulismus und so, aber weil das Thema, was ich heute auch mit euch diskutieren möchte, ein Thema ist, das häufig nicht so beleuchtet wird, wenn es um die Themen extreme Rechte und Rechtspopulismus geht. Also es geht häufig um natürlich Rassismus, es geht auch häufig um ein reaktionäres Familienbild, aber so das Themenfeld von Sozialchauvinismus oder Klassismus, das ist auch in linken Kreisen oder in antifaschistischen Kreisen hier und da ein bisschen, und da wird hier und da ein bisschen wenig beleuchtet. Insofern finde ich das besonders schön auch, dass es in dieser kurzen Reihe einen extra Beitrag von euch dazu gibt. Dass eine Dämonisierung, also diese Begriffe Sozialchauvinismus, Klassismus, werde ich heute teilweise synonym verwenden. Es ist für mich auch heute nicht wichtig, ob jetzt dieser eine Begriff besser ist oder der andere Begriff besser ist. Es gibt da eine lange Diskussion drum. Ich persönlich bevorzuge den Begriff Klassismus, aber das ist eine Debatte, die wir, glaube ich, hier nicht führen müssen. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir hier darüber diskutieren und uns darüber austauschen, was dieses Phänomen an sich angeht. Und das Phänomen ist im Grunde relativ schnell erklärt. Es ist eine Abwertung von Erwerbslosen, es ist eine Abwertung von Obdachlosen und so weiter. Und dieses Phänomen ist, wenn wir uns rechtspopulistische Parteien in Europa angucken, eigentlich immer, nicht immer, aber fast immer ein Kernbestandteil von einer rechten und rechtspopulistischen Ideologie gewesen und auch weiterhin. Ich habe die letzten 3 Tage hier in Baden-Württemberg Veranstaltungen zur AfD gemacht. In dieser Partei AfD spielt im Grunde Sozialchauvinismus und Klassismus eine wesentliche Rolle, auch wenn sie seit ihrer Gründung, also vor 2 Jahren, versuchen, dieses Thema nicht so an die ganz große Glocke zu hängen, aber wenn wir uns so frühere Aussagen oder auch aktuelle Aussagen der vor allem der Neoliberalen in der AfD anschauen, dann finden wir ein permanentes Bashing von Unterklassen. Ich möchte heute nicht jetzt 37 Zitate präsentieren von Rechtspopulisten, die jetzt mal was Sozialchauvinistisches oder Klassistisches gesagt haben. Ich möchte heute ein bisschen tiefer gehen mit euch und zwar fragen, warum ist dieser Klassismus und dieser Sozialchauvinismus so anschlussfähig in der Gesellschaft. Und das möchte ich vor allem in 3 Schritten machen. Zuerst werde ich nur ganz kurz auf diesen Klassismusbegriff eingehen, weil er manchmal zu Verwirrungen führt. Ich möchte hier wirklich kein Uni-Seminar oder sowas draus machen, aber nur eine ganz kurze Begriffsklärung vornehmen von Klassismus. Das zweite ist dann, dass ich dann mich konzentriere auf die Abwertung von Arbeitslosen. Wenn wir uns mit Klassismus und Sozialchauvinismus beschäftigen, könnte ich nur auch einen anderen Zugang wählen. Ich könnte auch so Abwertung von Obdachlosen und so fokussieren. Ich mache das aber mit Arbeitslosen. Es liegt schlicht daran, dass ich schreibe auch eine Doktorarbeit zu diesem Thema mediale Diskussion um Arbeitslose in Deutschland seit 1949 und beschäftige mich am ehesten mit diesem Thema. Es wäre aber auch ein anderer Zugang möglich. Aber ich denke, dass man anhand der Abwertung von Arbeitslosen relativ viel darüber herausfinden kann, wie dieser Klassismus und Sozialchauvinismus in Deutschland funktioniert und warum er auch so anschlussfähig ist. Nachdem ich also dann mich mit diesem Arbeitslosenstereotyp und den verschiedenen Facetten des Arbeitslosenstereotyps beschäftigt habe, gehe ich anschließend darauf ein, wie diese Diskussion oder diese Abwertung von Arbeitslosen, wie sie in der Gesellschaft wirkt und nicht nur jetzt in der Gesellschaft, sondern ich versuche das ein bisschen mehr in Klassen zu unterteilen. Also wie wirkt es für diejenigen, die angesprochen sind, diejenigen, die langzeitarbeitslos sind? Wie wirkt es auf Working Poor, also diejenigen, die 3 Jobs haben und immer noch nicht genug Kohle in der Tasche haben? Und wie wirkt es auf eine abstiegsbedrohte Mittelklasse? Ich versuche das dann daran so ein bisschen abzustufen, weil es wirkt einfach unterschiedlich. Oder beziehungsweise es hat eine unterschiedliche Ausprägung dann, je nachdem, welche Klassen oder Klassenfraktionen wir betrachten. Jo, wenn ich das fertig habe, dann können wir diskutieren. Also ich werde das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen und so. Ich hoffe, dass ich insgesamt nicht länger als 1 Stunde spreche, wahrscheinlich werde ich das nicht tun, zum Glück ist ja so eine kleine Uhr auf diesem Gerät. Nach 1 Stunde spätestens werde ich diese Sache hier beenden und dann können wir gemeinsam diskutieren. Eine Bitte an euch, wenn ich irgendwas sage, irgendeinen Begriff sage, der euch nicht bekannt ist, traut euch wirklich, mich zu unterbrechen. Ich habe da gar keine Probleme mit, unterbrecht mich sofort, wenn ein Begriff unklar ist, wenn eine Person unklar ist und ihr meint, ich müsste sie nochmal genauer vorstellen. Ich habe wirklich kein Problem damit, wenn ihr mich unterbrecht, tut das bitte gerne, weil es ist ja sinnlos, wenn dann irgendwas ja nicht verstanden wird und dann im weiteren Verlauf benutze ich immer weiter diesen Begriff, aber man weiß gar nicht mehr so richtig, was ich jetzt gerade tue. Also bitte unterbrechen. Diskussionsbeiträge dann lieber am Schluss. Dann fange ich an mit diesem ersten Punkt, nämlich diesem Klassismusbegriff. Es ist ein Begriff, der jetzt momentan wieder mehr und mehr in Mode gekommen ist. Eigentlich ist der in den 70er Jahren in den USA entstanden. Wir sehen hier ganz links Rita Mae Brown, sie ist Aktivistin und war in feministisch-lesbischen Kreisen Anfang der 70er Jahre vor allem aktiv. Und in diesen Kreisen ging es darum, sich auch von anderen aktivistischen linken Kreisen nicht abzugrenzen, aber in diese linken aktivistischen Kreise reinzuwirken, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass aufgrund ihrer Herkunft, also aufgrund der Tatsache, dass sie Arbeiterkinder sind, ihre Eltern Arbeiterinnen, Arbeiter sind, dass sie eine andere oder dass sie innerhalb der Szene, innerhalb linker Diskussion oft das Nachsehen haben, weil sie eine andere Art und Weise haben, vielleicht zu sprechen und zu diskutieren. Das ist der Ausgangspunkt dieses Begriffs oder da kommt dieser Begriff erstmals auf. Und es ging damals bei diesem Begriff darum, das Phänomen zu beschreiben, also dass Klasse eben mehr ist als nur die Stellung im Produktionsprozess, dass Klasse auch eine Art und Weise zu denken ist, eine Art und Weise zu sprechen ist, eine Art und Weise sich zu verhalten ist. Es ging darum, genau das zu beschreiben mit diesem Begriff und innerhalb von aktivistischen linken Kreisen da eine Sensibilität zu schaffen. Also es war kein Begriff, der irgendwie in der Akademie, in der Uni oder sowas entworfen wurde, um irgendwie einen 737.000. Begriff oder sowas anzuwenden, mit dem man dann vielleicht Karriere machen kann, sondern genau das Gegenteil. Es war ein Begriff, der von unten kam und der innerhalb aktivistischer Kreise eine Diskussion anzetteln wollte und das auch geschafft hat. In Deutschland kam dieser Begriff erst so ja, Mitte, Ende der 80er so richtig auf. Vor allem hier das Buch, was ich hier in die PowerPoint eingebaut habe von Anja Meulenbelt, Scheidelinien über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Es war auch eine Zeit, in der wiederum auch vor allem in feministischen und feministisch-lesbischen Kreisen diese Diskussion angezettelt wurde und diese Diskussion auch versucht wurde, innerhalb breiterer Teile zu führen. Es war eher in einem autonomen Spektrum oder so, in dem diese Diskussion stattfand. Und ab Mitte der 2000er Jahre, Ende der 2000er Jahre gibt es so eine neue Welle, über diesen Begriff auch zu verwenden. Das hängt zum einen zusammen mit, jetzt wird es wirklich eher so, das ist jetzt eher so Akademiekram, mit Intersektionalität, ein Ansatz, der innerhalb von ja, Sozialwissenschaften und auch Gender Studies häufig gebraucht wird. Da ist Klassismus ein Element neben anderen Elementen. Ein ganz wichtiges Buch ist das von Andreas Kemper und Heike Weinbach. Andreas Kemper ist ja nächste Woche auch noch hier, um zu Antifeminismus zu sprechen. Er hat mit Heike Weinbach zusammen dieses Buch Klassismus, eine Einführung veröffentlicht. Es musste 2008 oder 2009 gewesen sein. Das war die erste deutschsprachige Einführung und hat diese Diskussion, würde ich sagen, wesentlich nochmal neu befeuert und neu angezettelt. Für mich war es auch das Buch, das erstmals, also mit dem ich mich dann erstmals damit auseinandergesetzt habe und dann auch plötzlich viele Sachen verstanden habe, die sich in meiner Jugend und so abgespielt haben und auch warum ich die Schule abgebrochen habe und so weiter, habe ich tatsächlich über die Auseinandersetzung zu diesem Buch und so ein bisschen besser zumindest verstanden. Nicht komplett, aber ein bisschen besser. Ein weiteres wichtiges Buch ist hier Faul, frech, dreist von Christian Bahre und Britta Steinmarks, das 2012 rauskam und sich mit vor allem Mediendebatten um Klassismus beschäftigt hat. Ganz aktuell gibt es weitere Auseinandersetzungen mit Klassismus. Links in der Anschläge, einer feministischen Zeitschrift aus Österreich, glaube ich. Die hatten eine Sondernummer zu Klassismus. Alle Beiträge sind auch online einsehbar. In der Mitte, das ist die ZAK, das ist eine antirassistische Zeitschrift, die auch aktuell einen Schwerpunkt zu Klassismus hat. Und rechts die ProKla, eine theoretisch-marxistische Zeitschrift, die vor kurzem einen Schwerpunkt zu Klassentheorien hatte. Und da drin fand sich auch ein Aufsatz zu Klassismus. Und in der Nachfolgeausgabe in der ProKla 176 gab es eine Replik auf diesen Aufsatz. Also es findet auch eine Debatte auf unterschiedlichen, also in unterschiedlichen Kreisen statt. Sowohl in antirassistischen Kreisen als auch feministisch, queer-feministischen Kreisen als auch marxistischen Kreisen. Ihr seht schon, also auf aufgrund der Herleitung hier des Klassismusbegriffs beziehungsweise des Aufzeigens, wie dieser Klassismusbegriff sich entwickelt hat die letzten Jahre, dass es in sehr unterschiedlichen Spektren diskutiert wird, dieser Klassismusbegriff. Und das führt auch dazu, dass es natürlich sehr unterschiedliche Begriffe von Klassismus gibt und unterschiedliche Verständnisse. Das möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen ausführen. Es gibt aber Verständnisse, die ich eher kritisch betrachte, nämlich zum einen Verständnis von Klassismus, dass zum Klassismus und Ausbeutung beispielsweise in einer problematischen Weise aus meiner Sicht miteinander verknüpft, nämlich in dem Sinne, dass dann Ausbeutung, also Ausbeutung am Arbeitsplatz, Produktion von Mehrwert und so weiter, dass das nur als ein Element von Klassismus verstanden wird. So die symbolische Abwertung, also das Schimpfen auf die Unterklasse als ein Element, Ausbeutung als ein Element, die Diskriminierung im Bildungsbereich als ein Element und so weiter. Das würde ich nicht so sehen. Ich finde auch nicht, dass man diesen Klassismusbegriff so ganz weit fassen sollte. Es gibt so eine gewisse Tendenz dazu, bei einigen Klassismus synonym zu verwenden, also als gleichen Begriff zu verwenden für Klassenverhältnisse. Und ich finde, dass Klassenverhältnisse ein durchaus akzeptabler und adäquater Begriff ist, um kapitalistische Klassenverhältnisse zu analysieren und zu kritisieren. Und Klassismus brauchen wir nicht als Ersatzbegriff für Klassenverhältnisse. Ich denke aber, dass man mit Klassismus etwas ganz Spezifisches beschreiben kann und appelliere daher oder schlage daher eher so einen engen Begriff von Klassismus vor, der also jetzt nicht so eine Aufweitung durchnimmt und alles unter Klassismus fasst, sondern nur etwas ganz Spezifisches. Und zwar, ich mache das gleich, und zwar die tatsächlich das Ideologische, also wenn man so will, die symbolische Abwertung, das heißt die Abwertung auch im Medienbereich, im Alltag, im Alltagsbewusstsein, die Abwertung von Obdachlosen und Erwerbslosen. Also Klassismus mehr als eine Ideologie fassen, als eine Ideologie, die die Klassenverhältnisse, und die kapitalistischen Klassenverhältnisse aufrechterhält. Insofern ist Klassismus, fasse ich als die symbolische Abwertung unterer Klassen. Und die Grundlage für den Klassismus ist die kapitalistische Produktionsweise, das heißt die Ausbeutung und die Unterdrückung, sowie damit zusammenhängt der soziale und materielle Teilhabeentzug. Das heißt, Ausbeutung ist für mich nicht eine Form von Klassismus, sondern ist die Grundlage von Klassismus. Insofern ist, um das jetzt abzurunden, Klassismus Ideologie zur Aufrechterhaltung der Klassenverhältnisse. Ich hoffe, das ist soweit einigermaßen klar geworden, was ich jetzt mit Klassismus verstehe. Und ich denke, dass man diese Ideologie des Klassismus am besten an dem Arbeitslosenstereotyp betrachten kann. Das Arbeitslosenstereotyp, das ist also die Vereinheitlichung von oder die weitgehende Vereinheitlichung von der Vorstellung, wie Arbeitslose denn so sind. Also was sind eigentlich so Arbeitslose? Und das Arbeitslosenstereotyp suggeriert zu wissen, was Arbeitslose sind, wie sie denken, wie sie handeln, was sie tun. Und ich möchte euch jetzt in dem nächsten Schritt hier meiner Argumentation die aktuellen Konturen des Arbeitslosenstereotyps ganz kurz nur aufzeigen, also damit wir auch eine genauere Vorstellung davon haben, wie dieses Arbeitslosenstereotyp wirkt und welche verschiedenen Dimensionen diese klassistische Ideologie auch heute hat. Jetzt kommen tatsächlich ein paar Zitate, aber nur zur Verdeutlichung und zu sehen, ja, in welche Richtung es gehen kann, weil es ist mehr als nur ein Bild von Arbeitslosigkeit. Das bekannteste sind die üblichen Fälle, die von der Bild-Zeitung, aber auch von vielen anderen so alljährlich dann eine Kampagne gegen sie gemacht wird. Das sind die Fälle wie hier Arno Dübel, die typischen faulen Arbeitslosen. Andere Fälle sind vielleicht, erinnert ihr euch noch, Florida Rolf und so weiter, so angeblich typische Arbeitslose, die dann präsentiert werden, um der Bevölkerung zu zeigen, wie die Arbeitslosen denn so sind. Und Arno Dübel war, glaube ich, 2010, 2011 in den Medien, also von der Bild befeuert, aber von vielen anderen Medien mit aufgegriffen. Und hier ist ein Bild.de-Beitrag, Arno Dübel, ich kann auf Kommando kotzen, steht hier. Und aus dem Beitrag, ich lese jetzt nicht alles vor, es ging darum, er war irgendwie in einer Talkshow von Johannes B. Kerner und da hat er dann berichtet, dass er dann sich ab und zu mal einen gelben Zettel beim Arzt holt und also so krank macht, damit er nicht arbeiten muss. Und nur den letzten Satz vielleicht, der reicht für uns. Also gammelt sich der Berufsarbeitslose weiter durchs Leben und das ohne auch nur einen Funken Scham oder schlechtes Gewissen zu empfinden. Dübel, ich gehe jeden Abend zufrieden ins Bett. Das ist, was man hier mit solchen Figuren macht, oder was der Subtext, also der eigentliche Text dann dahinter ist bei solchen Bildzeitungsbeiträgen, aber auch Beiträgen in bürgerlichen bildungsbürgerlichen Zeitungen wie der Zeit, Spiegel und FAZ. Da finden wir im Kern ähnliche Beiträge. Das ist zu zeigen, dass es hier eine bewusste Leistungsunwilligkeit gibt von Arbeitslosen. Leistungsunwilligkeit heißt, sie könnten, aber sie wollen nicht. Und weil sie könnten, aber nicht wollen, sind sie besonders frech, dreist. Also der Schmarotzer, also ich bleibe jetzt in dieser Vorstellung, der Schmarotzer ist besonders frech und faul und dreist, weil er ja ist ja macht, er könnte ja arbeiten, er könnte sich ja einsetzen für den Standort Deutschland, für die Gemeinschaft und so weiter. Hier wird eigentlich schon relativ deutlich, dass hier dieser Arno Dübel als unsozial beschrieben wird, als ein Mensch, der unsozial sich in der Gesellschaft aufhält. Und das ist ja schon so ein erstes Anzeichen dafür, dass es in den letzten 10, 20 Jahren eine Veränderung des Sozialbegriffs gab. Sozial heißt nicht mehr unbedingt, so wie vielleicht eigentlich verständlich, auch aus einem selbst sozialen Marktwirtschaftsgedanken heraus oder aus sozialdemokratischen Gedanken heraus, Menschen in Notlagen helfen. Sozial heißt jetzt, man muss sich so anstrengen, also man muss sich für den Standort Deutschland anstrengen. Wenn man es nicht tut, ja, dann ist man eben nicht mehr sozial. Man ist also nicht sozial der Gemeinschaft, der Gesellschaft gegenüber. Und genau das wird eigentlich hier beschrieben, aber das auch mit absurden Belegen. Seit 1974 hat er mehr als 300.000 Euro Stütze erhalten, 323,10 € kassiert er monatlich vom Amt. Dazu kommen Krankenkasse, Strom, Wasser und Miete für seine 47 Quadratmeter Wohnung. Da fragt man sich doch, ja und? Also ist doch 323 € im Monat ist ja jetzt ja auch nicht so besonders viel. Dass er noch Krankenkasse bezahlt bekommt, ist jetzt ja irgendwie auch nicht das Schlechteste. Was wäre denn das Gegenteil von dieser Stelle? Nämlich nichts bekommen, keine Krankenkasse, kein Strom. Mit der Legitimation, er verhält sich ja sowieso unsozial in dieser Gesellschaft. Also dieses Unwilligkeit oder der Vorwurf der Leistungsunwilligkeit, der kommt hier ganz deutlich zum Ausdruck. Es gibt aber noch eine weitere Kontur des Arbeitslosenstereotyps und das können wir anhand dieser Karikatur ganz gut sehen. Diese Karikatur erschien jetzt nicht in der Bild, sondern in der FAZ 2008. Und ich weiß nicht, ob ihr es alle lesen könnt, ich lese mal vor. Also die Situation ist folgende. Links sitzt eine scheinbar überfordert aussehende Lehrerin, rechts eine Familie wahrscheinlich. Und der Vater hier sagt, nur weil sie doofe Kuh nach 4 Jahren immer noch nicht kapiert haben, wie super schlau unser Kevin ist, lassen wir uns doch von ihnen seine Karriere als Astrophysiker nicht versauen. Und dann da steht drunter, immer mehr Eltern zwingen Kinder aufs Gymnasium. Und der kleine Kevin wird hier, also er sieht ein bisschen komisch aus hier gezeichnet. Also ich glaube, die Zeichnung soll vermitteln, dass er natürlich nicht super schlau ist und dass eine Karriere als Astrophysiker natürlich völlig absurd ist. Hier haben wir zum einen auch wieder so den Vorwurf der Dreistigkeit, der Frechheit, dass diese Familie, die aufgrund ihrer auch Darstellung einer Unterklasse zuzuordnen oder zuordnenbar sein soll, dass die Dreistigkeit besitzen, dass sie denken, dass ihr Sohn es aufs Gymnasium schaffen kann. Das ist so das eine, die eine Dimension, also ähnlich auch wieder wie gerade bei Arno Dübel. Das andere ist aber hier, dass hier auch vermittelt wird, also auch durch die Zeichnung des Kevins, dass er natürlich überhaupt nicht diese Fähigkeiten hätte. Also hier kommt zu dieser Leistungsunwilligkeit, die bei Arno Dübel noch der Vorwurf ist, der Vorwurf der Leistungsunfähigkeit hinzu. Also ist doch klar, dass jemand, der solche Eltern hat und der so aussieht und so, dass der gar keine Chancen hat, irgendwie Astrophysiker zu werden. Also hier kommen wir so schon ein bisschen näher an eine Erklärung von Unterklassenzugehörigkeit aufgrund einer Unterklassenkultur oder einer sogenannten Unterschichtskultur. Wir bewegen uns jetzt mehr in so eine Dimension von einer Vorstellung, dass Kultur oder eine Unterklassenkultur in irgendeiner Form vererbbar ist. Und wenn wir schon an vererbbar denken, kommt vielleicht einigen von euch ein Name ins Sinn, nämlich ein Name desjenigen, der die letzten Jahre doch sich sehr intensiv mit Vererbung auseinandergesetzt hat, und das ist Thilo Sarrazin. Ich habe euch, jetzt kommt zur dritten Kontur, von Thilo Sarrazin ein Zitat mitgebracht, was ich relativ interessant finde, denn es zeigt nochmal seine Denkweise, die keinesfalls beschränkt ist auf Rassismus. Es ist ein Auszug aus einem Interview, das er ein Jahr nach seiner Veröffentlichung dem österreichischen Kurier gegeben hat, also nach der Veröffentlichung von Deutschland schafft sich ab, wissen wahrscheinlich die meisten, 2010 ist dieses Buch erschienen, große Debatte gab es danach. Und ein Jahr später hat der österreichische Kurier den Sarrazin interviewt und ihn gefragt, ja, haben Sie nicht in Ihrem Buch irgendwie so ein bisschen rassistisch argumentiert? Und Sarrazin meint natürlich nein, natürlich nicht. Und er begründet es folgendermaßen: In meinem Buch führe ich die durchschnittlich niedrigere Bildungsleistung der muslimischen Migranten auf ihren durch den Islam geprägten kulturellen Hintergrund zurück. Die Einstellung zu Bildung und Wissen, Eigenschaften wie Fleiß und Genauigkeit und Pflichtbewusstsein, vererben sich kulturell. Wir übernehmen zu ganz großen Teilen die Werte und Einstellungen der Kultur und der Schicht, in der wir aufwachsen. Das ist der Grund, warum das Unterklassenproblem in England nicht vernünftig gelöst wird, weshalb Süditaliener anders sind als Mailänder. Und genauso ist das mit den muslimischen Migranten, die wir bekommen. Sie bringen ihre Kulturen mit und erbringen bei uns die Schulleistung, die sie auch in ihren Heimatländern haben. Also hier sehen wir, glaube ich, schon relativ klar, wie nah eine rassistische Argumentation auch an so einer klassistischen sozialchauvinistischen Argumentation sein kann. Hier am Beispiel erstmal der muslimischen Migranten, also der Kultur des Islams, die als hermetisch, die sich Sarrazin als hermetisch vorstellt. Es gibt diese komische Islamkultur und da ist halt Bildung nicht so wichtig. In seiner Vorstellung sagt er auch an mehreren Stellen, sagen auch andere Islamhasser. Aber sehr ähnlich funktioniert auch diese Vorstellung von der Unterklassenkultur. Es ist eine hermetische Kultur, eine schlechte Kultur, in der auch Bildung nicht so wichtig ist. Da ist man nur faul, frech und so und will, dass der Kevin irgendwie auch auf die Schule geht, also Astrophysiker wird, aber man will eigentlich nichts dafür tun. So ähnlich funktioniert hier auch der Vorwurf. Also man ist eigentlich nicht so richtig leistungswillig und die Kinder sind im Grunde dann auch darin gefangen. Die weiteren Elemente mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Der Gesundheitsaspekt spielt bei dem Arbeitslosenstereotyp eine relativ wichtige Rolle. Hier habe ich was aus GeoWissen, das ist so eine Bahnhofszeitung für Leute, die Abitur haben oder so. Und in dieser GeoWissen-Zeitung ging es mal um Gesundheit. Und hier sieht man ein Bild, das die typische Unterschicht beim Speisen darstellen möchte, mit einem interessanten Text zum Bild. Der ist hier zu sehen, aber ich habe ihn euch noch mal ein bisschen größer da aufgeschrieben. Soziale Verwahrlosung, diese Trägheit des Herzens, gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Auffällig wird sie aber nur dort, wo sich innere Lieblosigkeit und äußere Wurstigkeit vereinen. Im sogenannten White Trash, der heruntergekommenen Lebensart eines Teils der Unterschicht, ergeben sich eine unansehnliche Melange. Menschen, die seelisch erkalten und unempfänglich werden für Signale jeglicher Art. Das stand also auch nicht in der Bild-Zeitung oder so, sondern das stand jetzt in GeoWissen. Ich glaube, das muss ich euch nicht weiter kommentieren. Also das Nicht-Achten auf die Gesundheit, das Nicht-Achten auf Fitness und so weiter, ist also seit in den letzten 10, 15 Jahren Debatte um sogenannte Unterschicht eigentlich permanent zu finden. Genauso übrigens auch der Vorwurf der sexuellen Verwahrlosung, sehr, sehr beliebt. Hier kommt eine Gender-Dimension nochmal ganz stark rein. Das ist hier ein Auszug aus einem Buch. Das Buch war mehrere Monate oder Wochen auf Nummer 1 der Spiegel Sachbuch-Bestsellerliste. Chantal, tu mal die Oma winken von Kite Wilfer. Und da drin steht unter anderem: In vielen Fällen sind die Familienverhältnisse und die Nachwuchsfrage der häufig bildungsfernen Unterschicht leider eher auf Masse als auf Klasse ausgerichtet. Ich möchte hier nicht wieder das allseits beliebte, aber oft ungerechtfertigte Klischee des verlockenden, horrenden Kindergeldes auf die Fahne malen. Aber die Anzahl der in die Welt gesetzten Kinder in Familien wie den Pröllmanns steigt in vielen Fällen proportional zur fallenden Quotientenkurve des Intellekts. Man muss dazu sagen, das ist eigentlich gar kein Sachbuch, was der da geschrieben hat. Er hat da so eine Familie sich überlegt, nämlich die Pröllmanns, die in irgendeinem Ort in Nordrhein-Westfalen leben, und anhand dieser Familie ruft er nochmal alle Klischees ab, die man über die Unterschicht so haben kann. Unter anderem eben jenes hier, nämlich das der sexuellen Verwahrlosung, mit 18 schon 2, 3 Kinder haben, nicht auf Verhütungsmittel achten und so weiter. Mit dem Sinn eben, so in der Vorstellung, dass man eifrig Kindergeld beziehen kann. Und nicht nur, dass man eifrig Kindergeld beziehen kann, sondern parallel auch dazu, hier kommt wieder die Unterschiedskultur ins Spiel, man achtet ja auch nicht auf die Kinder, man erzieht sie auch nicht richtig. Man hat eigentlich man hat gar keine Vor-, also man weiß gar nicht, wie man Kinder erzieht. Und das ist ein weiterer Aspekt, den ich jetzt mal ohne Zitat mache, nämlich der der Kindervernachlässigung, der ein stetiger Vorwurf ist, der an Erwerbslose gemacht wird. Sie würden ihre Kinder vernachlässigen, man muss etwas dagegen tun. Hier trifft sich wiederum auch eine häufig rassistische Forderung mit einer, wenn man so will, klassistischen, sozialchauvinistischen Forderung. Ich habe länger Zeit in Neukölln gelebt, da hatten wir so einen lustigen Bürgermeister, Heinz Buschkowski, der permanent gefordert hat, dass Kinder aus Problemfamilien, er meinte also Familien aus der Unterklasse und nicht integrierte muslimische Migranten, dass man Kinder ab einem Jahr in den Kindergarten stecken muss, also eine Kita-Pflicht praktisch ab einem Jahr machen muss. Und das ist genau der Sinn, dann die Kinder aus diesen Verhältnissen herauszuretten. Die Vorstellung dahinter ist eben diese feste Unterschichtskultur, diese hermetische Unterschichtskultur. Um das jetzt hier auch noch ein bisschen aufzuheitern und nicht nur die Schlechtigkeit des Mainstreams uns vor Augen zu führen, möchte ich jetzt noch auf ein Element des Unterschichtsbashing innerhalb von linken Kreisen eingehen. Und das ist einer der, oder in linken Kreisen wird das aufgenommen, was auch in Mainstream-Medien häufig gerne verkündet wird, nämlich dass die Unterschichtskultur eben unzivilisiert sei, ungehobelt sei, ja, sich nicht an geltenden Normen, also fern von geltenden Normen und sowas sich bewegen würde. Und das wird von manchen zumindest auch innerhalb von zum Beispiel antifaschistischen Kreisen gerne mitbedient, nämlich dann, wenn es darum geht, das Idealbild des dummen, hässlichen, rassistischen Deutschen zu zeichnen. Und ich glaube, das nächste Bild kennen viele von euch. Es ist links Harald Ebert. Harald Ebert hat sich offensichtlich in die Hose gepinkelt und das war Anfang der 90er Jahre in Rostock-Lichtenhagen. Er stand davor, so wie viele andere von Neonazis und Normalrassisten, die Unterkunft dort in Rostock-Lichtenhagen teilweise angezündet haben. Dieses Bild eines Menschen, mit dem ich mich sicher auch nicht besonders gut verstehen würde, ging damals um die Welt und war das Bild des neuen deutschen Rassismus und des neuen deutschen Nationalismus. Das Bild hängt immer noch in sehr vielen WGs, im Übrigen auch in meiner WG, aber nicht in meinem Zimmer. Und dass das immer noch so beliebt ist, dieses Bild finde ich schon sehr, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Denn wenn irgendwas der neue deutsche Rassismus, der neue deutsche Nationalismus auch Anfang der 90er Jahre war, dann war es ja vielleicht in Personifizierung vielleicht jemand wie Manfred Kanter, der damalige Innenminister, die auch ja mit Unterstützung, wenn man so will, solcher rassistischer Pogrome dann faktisch das Asylgesetz, das Asylgesetz geändert haben und faktisch das Recht auf Asyl in Deutschland abgeschafft haben damals. Also, oder auch heute wäre vielleicht für mich eher Thilo Sarrazin oder sowas, die Personifizierung des neuen deutschen Rassismus. Dieses Bild kam jetzt vor 2 Jahren auch nochmal auf. Rechts sehen wir einen Menschen in Berlin-Hellersdorf, der vor einer Asylunterkunft auch hier wieder den rechten Arm herausgestreckt hat, auch ein paar ziemlich bescheuerte Interviews gegeben hat und so. Und es war für viele auch, ja, meiner Genossinnen und Genossen ein gefundenes Presschen, jetzt dann auch mal wieder dieses Bild schön rumzuschicken, das in Beziehung zu setzen zu diesem anderen Bild und so und zu zeigen, ach, da ist ja wieder der Hartz-IV-Mob, der gegen die Ausländer auf die Straße geht. Keine Frage, dass es diese Person gibt, das ist ja keine Erfindung, dass es diese Person gibt und auch keine Frage, dass Leute, die Hartz-IV beziehen, auch rassistisch sein können und auch neonazistisch und also auch organisiert und so sein können. Die Frage ist nur, auf was legt man den Fokus und legt man den Fokus darauf und erklärt man vor allem den Rassismus mit der sozialen Lage und das passierte genau in dieser Debatte auch 2013 wieder mal. Es gab da einen Beitrag im Vice Magazine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Online-Magazin, also Print- und Online-Magazin, spezialisiert auf Männerthemen. Und dieses im Vice Magazine war davon die Rede, ja, wer hatte nichts Besseres zu tun, wie Montagmorgens, Montagmittags dann da rumzustehen. Normalerweise würden sie sich wahrscheinlich ihr Plastikflaschenbier öffnen und den Tag erstmal mit einem guten Rausch oder sowas beginnen. Also da wurde sehr, sehr vieles von dem, was ich euch vorher gezeigt habe, von Arno Dübel und so weiter, wurde da auch angewendet, bezogen dann auf Nazis. Da weiß man ja eh, dass eh alle gegen die Nazis sind. Dann kann man auch mal nochmal gegen die Unterschicht bashen. Es gab vor einigen Jahren übrigens in Berlin, ich weiß nicht, ob es den hier auch gab, so einen Aufkleber von irgendeiner Antifa-Gruppe, ich weiß nicht mehr welche, da stand drauf, gegen Rassisten, Nazis und Prolls. oder Rassisten, Sexisten und Trolls, irgendwie sowas stand da drauf. Und ich habe mich jetzt gefragt, was haben die jetzt gegen, also wer hat was gegen Trolls jetzt hier plötzlich einzuwenden? Aber ja, Trolls ist natürlich auch in linken Kreisen ein Synonym dafür, für jemanden, ja, für einen Macker, für jemand Ungehobeltes und so. Aber ich weiß nicht, also gegen Macker ist ja, spricht ja nichts dagegen, gegen Macker zu sein, aber die Frage ist, ob Trolls dann die geeignete Umschreibung dafür ist. Oder ein brolliges Auftreten und so wird dann ja auch gerne so bezeichnet. Können wir gerne auch nachher drüber diskutieren. Als letzte Kontur des Arbeitslosenstereotyps, vielleicht ganz aktuell, ich habe jetzt hier unten nicht das Medium hingeschrieben, Bild oder so, weil es einfach überall ständig aufkommt. Das ist seit Jahren die Hetze gegen sogenannte nutzlose Muslime von Sarrazin, ich habe es ja schon teilweise hier gezeigt, und in den letzten 2-3 Jahren vor allem gegen sogenannte Armutsmigranten. Wird natürlich von der AfD und so sehr häufig thematisiert, das sogenannte Problem der Armutsmigranten, aber auch von Seehofer. Ich glaube, heute hat der Horst Seehofer, während in Freital irgendwie tatsächlich wieder rassistische Massenmobilisierung gibt, hat Horst Seehofer nichts Besseres zu tun, wie Münchner Merkur sich zitieren zu lassen. Die Ursachen sind jetzt andere. Jetzt geht es auch wieder um massenhaften Asylmissbrauch. Also das ist so eine, also ich finde, da gibt es wirklich Überschneidung zu dieser Kanter-Sache damals, Ende, Anfang der 90er Jahre und einem einer rassistischen Massenmobilisierung. Anscheinend haben Politiker daraus noch nicht so richtig gelernt. Debatten, die letzten Jahre hier auch von Seehofer, von der CSU und so weiter forciert wurden, kennen sicher die meisten von euch. Wer betrügt, der fliegt. Massenhafter Sozialmissbrauch, der muss irgendwie bekämpft werden. Das heißt, in diesem das Arbeitslosenstereotyp ist keinesfalls nur ein Stereotyp, das sich auf weiße deutsche Arbeitslose oder Erwerbslose bezieht, sondern es ja, hat eben eine Erweiterung. Es hat eine Geschlechtsdimension. Ich habe das anhand der von diesem scheiß Twilfer-Buch da gezeigt, also diese sexuelle Verwahrlosungsvorstellung. Und es hat eben auch nochmal eine ganz explizit rassistische Ausformung oder Kontur, die man in diesem Beispiel zeigen kann. So, das waren jetzt ungefähr die Konturen, die ich euch hier kurz dargestellt habe. Frech, dumm, Vererbung, dick, ungesund, rassistisch, Mob, sexuelle Verwahrlosung, nützliche Migranten. Und dann sehen wir auch, dass es ideologisch relativ breit gefasst wird. Also die Erklärung, warum jemand arbeitslos ist, kann individualisiert werden. Derjenige strengt sich nicht genug an, der Arno Dübel beispielsweise, er könnte, aber er will nicht. Es kann aber auch kulturalisiert werden, wie wir anhand dieser Unterschichtskultur gezeigt haben, also wie ich euch da gezeigt habe, indem eine Kultur dafür, also eine vermeintliche Kultur dafür verantwortlich gemacht wird, dass Menschen arbeitslos sind. Oder es kann auch noch bis ja zu so einer ja, explizit rassistischen Argumentationen kommen, dass es nicht nur vielleicht Kultur, sondern so etwas wie die sogenannte Rasse sein könnte, die dafür ursächlich ist. Das hatten wir vor allem bei den muslimischen Migranten. Es gibt aber eine Überschneidung bei diesen ganzen verschiedenen Möglichkeiten der klassistischen und rassistischen Erklärung für Arbeitslosigkeit. Das Überschneidende ist, dass das Problem der Arbeitslosigkeit auf die Arbeitslosen selbst zurückgeführt wird. Also nicht Arbeitslosigkeit ist ein Problem, sondern die Arbeitslosen sind das Problem. Sie sind, egal ob individuell, kulturell oder als Natur oder als Rasse oder so, sie sind die Ursache dafür, dass es Arbeitslosigkeit gibt. Das ist also ein ganz, also das zieht sich eigentlich durch dieses Arbeitslosenstereotyp. Und es ist interessant, dass dieses Erklärungsmodell Arbeitslose sind schuld an Arbeitslosigkeit, weil sie könnten sich ja anstrengen, sie tun es aber nicht oder haben eine falsche Kultur, dass das in Deutschland erst ab 1975 wieder aufkommt, muss man sagen. Es gab bereits Ende des 19. Jahrhunderts so längere, viele Jahre eine Diskussion darüber. Das waren dann so sozialdarwinistische Erklärungsmodelle für Arbeitslosigkeit. Das können wir nachher in der Diskussion, wenn wir das mal wollen, historisch noch ein bisschen vertiefen. Also das gab es schon mal, also so eine eher sozialdarwinistische Position. Und ab 75 kommt sie in Deutschland auch wieder auf, diese Vorstellung davon, Arbeitslose sind selbst schuld an der Arbeitslosigkeit. Wohlgemerkt, ich rede jetzt von Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, die Prämisse letztlich dieses Arbeitslosenstereotyps ist, Arbeitslose sind das Problem und daraus ergibt sich auch eine ganz entsprechende Handlungsweise, nämlich dass Transferleistungen, Sozialleistungen und so weiter nicht Problemlöser sind, sondern sie bringen vielleicht Probleme auch erst hervor. Warum ist das so? Wenn man jetzt zu viele Sozialleistungen gibt, dann werden die Leute vielleicht dazu eingeladen, faul zu sein, so wie das erste Beispiel. Oder es entwickelt sich so eine Unterschichtskultur. Man müsste also, der Umkehrschluss, den Druck erhöhen auf die Arbeitslosen. Manche neoliberale Vordenker gingen da ganz weit. Milton Friedman ist so ein neoliberaler Vordenker. Der hat damals vorgeschlagen in den 60er Jahren, dass man die Sozialleistungen auf die Hälfte des Niveaus setzen sollte von der Armutsgrenze. Also wenn die Armutsgrenze zum Beispiel, ich glaube, die liegt heute bei, oh Gott, 700 Euro vielleicht, nehmen wir mal diese Zahl, dann darunter gilt man als arm. Und Milton Friedman würde dann vorschlagen, man sollte insgesamt nur 350 kriegen, also für alles, auch für Wohnen und Heizen und so weiter. Mit dem Hintergrund, jo, dann müssen sich die Leute nämlich genügend anstrengen, um überleben zu können. Man muss also den Druck erhöhen. Ich glaube, dass einige von euch jetzt schon den Gedanken haben, ach ups, das ist ja eigentlich schon Teil der Politik. Ja, ich würde sagen, es ist absolut Teil der Politik. Hartz IV, 2005 eingeführt, hat das Prinzip von Fördern und Fordern vor allem in den Vordergrund gestellt. Viele kritische Beobachter des Hartz IV-Regimes sagen, dass das Fördern doch eher in den Hintergrund gerückt ist und Fordern doch eher zentral ist. Und das ist im Grunde, folgt das genau dieser Logik des Arbeitslosenstereotyps, wie ich es hier gerade gezeigt habe. Also es ist weitgehend eine Institutionalisierung von einer klassistischen und sozialchauvinistischen Ideologie. So viel zu den Konturen des Arbeitslosenstereotyps. Jetzt war ich ja eher so auf so einer beschreibenden Ebene, also ich wollte euch das mal so darstellen, welche verschiedenen Facetten hat es. Hier und da bin ich ein bisschen tiefer reingegangen. Aber um das jetzt nochmal ein bisschen mehr aufzurollen, möchte ich auf die ideologischen Funktionen des Arbeitslosenstereotyps eingehen und das anhand der verschiedenen Klassen und Klassenfraktionen. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ich einen Klassismusbegriff habe, der eher von einer Ideologie ausgeht. Das ist oft also kein Geheimnis, dass ich da eher so eine marxistische, materialistische Position habe zu diesem Begriff Klassismus. Und deswegen ist es für mich notwendig, Klassismus in die gesellschaftlichen, in die konkreten gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen Verhältnisse einzuordnen und davon ausgehend zu analysieren. Alles andere wäre dann eher, kann man machen, aber bringt, glaube ich, aus meiner Sicht nicht analytisch und auch politisch nicht so mega viel. Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, aha, ab 75 ging es wieder los, was ist eigentlich ab 75 passiert, stellt sich dann die Frage vielleicht. Also jetzt bezogen auf BRD, ab 89, 90 natürlich dann auch bezogen auf, wie heißt das dann, Großdeutschland oder so, also Gesamtdeutschland, BRD plus DDR, ehemalige DDR. Wir haben es ab 1973, 75 mit einer Krise zu tun, Wirtschaftskrise. Das ist aber mehr als nur jetzt eine konjunkturelle Krise, sondern das kapitalistische System, das von Anfang der 50er Jahre bis 73 einigermaßen funktioniert hat in Deutschland, das zerbrach. Es war von Anfang der 50er Jahre bis 73 ein System, das wird häufig als Fordismus oder so beschrieben, nämlich ein System, in dem es relativen Wohlstand gab auf Seiten der Arbeiterklasse. Es gab auf jeden Fall auch Menschen, die außerhalb der Gesellschaft standen, die unterdrückt wurden und so. Gerade die Heimkampagnen der damaligen Zeit haben darauf verwiesen. Aber im Wesentlichen war so, die Arbeiterklasse fand sich in einigermaßen sicheren Verhältnissen wieder. Dieses System damals war aber, man darf es nicht vergessen, aufgebaut auf patriarchale Geschlechterverhältnisse und auf rassistische Verhältnisse. Die sogenannten Gastarbeiter haben häufig die beschissenere, schlechtere bezahlte Arbeit gemacht. Das führte zu einer Aufwertung der weißen, männlichen Arbeiter innerhalb der Betriebe. Und dieses Modell des Fordismus basierte auf ein männliches Ernährermodell. Die Frauen haben die unbezahlte Reproduktionsarbeit zu Hause gemacht. Insofern, das darf man nie vergessen. Man darf nicht den Fehler machen, aus meiner Sicht, dieses fordistische System als Idealbild oder als besonders positiv oder so zu bezeichnen. Es ist einfach, wir müssen es hinnehmen, so war es jedenfalls, aufgebaut auf Geschlechterverhältnisse und rassistische Verhältnisse. Das kam jedenfalls 73, 75 in die Krise. Es hat sich etwas durchgesetzt, es gibt unterschiedliche Begriffe. Man hat sich noch nicht so richtig darauf geeinigt, wie man das System oder diese Form des Kapitalismus danach dann bezeichnen sollte. Das liegt meistens daran, dass man, glaube ich, sich erst auf Begriffe einigen kann, wenn irgendetwas 100 Jahre oder so zurückliegt. Wenn es noch nicht 100 Jahre zurückliegt, dann streitet man sich noch. Also ich erspare euch jetzt die 30 Begriffe, die es gibt, um den aktuellen Kapitalismus zu beschreiben. Der Einfachheit halber nenne ich es Neoliberalismus. Und das zurückte vor allem aus einem massiven Klassenkampf von oben, der ab 73, 75 verstärkt geführt wurde. Das war auf einer wirtschaftspolitischen Ebene, ist es relativ klar, es gab einen Wechsel von einer eher nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik zu einer eher angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Ganz kurz gesagt, nachfrageorientiert, das heißt, wenn man in Krisensituationen kann man auch mal staatlich Unterstützungsleistungen machen, um eben eine Nachfrage wieder zu ermöglichen, und dann kann das Wirtschaftssystem aufrechterhalten werden. Das ist das, was man gemeinhin grob als Keynesianismus bezeichnet. Der Neoliberalismus ist eher so angelegt an so ein neoklassisches Wirtschaftsmodell und sagt, nein, man sollte nicht auf die Nachfrageseite sich orientieren, sondern auf die Angebotsseite. Und das heißt dann ganz konkret Lohnkosten senken, Sozialabgaben senken und so weiter. Die Bedingungen für den Standort verbessern auf Seiten des Angebots. Das führte also ganz konkret zu einer Steuervergünstigung, um eben auch die Unternehmen an den Standort zu binden. Das ist jetzt alles in dem Maßstab von 20, 30, 40 Jahren. Also ich kann das jetzt nicht im Detail und so nachvollziehen oder euch hier alles berichten und nacherzählen. Was aber klar war, ist, dass diese angebotsorientierte Politik und vieles weitere insgesamt dazu geführt haben, dass die Gesellschaft, in der wir leben, eine neue Dynamik entfaltet hat. Es wird gemeinhin beschrieben als die Schere zwischen Arm und Reich, die weiter auseinandergegangen ist. Und das ist nicht nur jetzt irgendwas Linkspopulistisches oder so, sondern es ist eine Realität. Die Einkommensaufteilung zwischen den reichsten 10% und der unteren Hälfte der Gesellschaft, es geht weit auseinander. Bei Vermögen sieht es noch viel, viel, viel schlimmer aus. Wir haben eine Zunahme von Prekarität. Prekarität heißt nichts anderes, dass es unsichere Beschäftigungsverhältnisse gibt. Das heißt, man ist nicht... Man hat keinen unbefristeten Vertrag, sondern man hat befristete Verträge, hangelt sich von befristeten Vertrag zum befristeten Vertrag oder noch schlimmer ist in Praktika gefangen oder noch schlimmer ist in irgendwelchen Maßnahmen beim Jobcenter gefangen und so weiter und so fort. Also wir haben es seit 73, 75 mit einer zunehmenden sozialen Ungleichheit zu tun, die auch dazu führte, dass sich... man kann schon sagen, so neue untere Klassen sich herausbildeten, beziehungsweise auch in Teilen der Arbeiterklasse sich neue Fraktionen herausbildeten. Und ich habe jetzt hier mal, jetzt nicht alles unbedingt Arbeiterinnenklasse, aber ich habe jetzt mal so vier herausgenommen, um an denen nochmal zu zeigen, wie das Arbeitslosenstereotyp konkret wirkt. Zum einen die Gruppe, also der sogenannten Überflüssigen, ich benutze diesen Begriff gerne, weil es gab eine aktivistische Gruppe von Leuten, die Jobcenter gestürmt haben und so T-Shirts hatten mit die Überflüssigen, um da auch auf das Hartz-IV, also das Hartz-IV-Regime zu kritisieren. Man könnte sie auch die Ausgeschlossenen oder so nennen. Also die Teile der Gesellschaft, die langzeitarbeitslos sind, die auch kaum Aussicht auf eine feste, geschweige denn auf eine unbefristete Stelle haben. Weiterhin ist entstanden eine Gruppe, die man als Working Poor bezeichnen könnte. Ich hatte sie vorhin schon mal kurz angesprochen. 2-3 Jobs parallel, super wenig Kohle, vielleicht sogar noch aufstocken nebenbei, also mit Hartz-IV aufstocken, also in einer ständigen Prekarität sich wiederfindend. Zusätzlich gibt es eine abstiegsbedrohte Mittelklasse. Das ist vielleicht überwiegend ein subjektives Empfinden, aber vielleicht auch tatsächlich anhand von objektiver Tatsachen eine berechtigte Abstiegsangst. Und ich habe jetzt hier noch mit dazu genommen, so eine kreative Mittelklasse, eine junge Hipster-Mittelklasse, die eigentlich den ganzen Tag nur mit ihrem Laptop im Café sitzt und so und Latte Macchiato trinkt, ich übertreibe das jetzt alles so ein bisschen, die sich aufgrund jetzt nicht unbedingt von 73, 75, aber in den letzten Jahren auch aufgrund von so Digitalisierung und so auch gebildet hat. Ich sitze übrigens auch sehr gerne in Cafés und arbeite an meinem Laptop. Okay, fangen wir jetzt an, die Ausgeschlossenen. Ich hatte das bei den Ausgeschlossenen schon gezeigt. Also wie wirkt das Arbeitslosenstereotyp? Es ist eine Wandlung des Solidaritätsbegriffs in den letzten 20, 30 Jahren. Es ist nicht mehr sozial, diejenigen zu unterstützen, die Unterstützung benötigen, sondern es ist jetzt viel mehr unsozial, wenn man Hilfe in Anspruch nehmen muss. Man muss alles dafür tun, nicht Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also es ist eine Umkehrung von Solidarität. Man ist unsolidarisch der Gemeinschaft gegenüber, wenn man nicht alles tut, bevor man dann die Hilfe in Anspruch nehmen muss. Also die Hilfe ist nicht mehr bedingungslos, sondern sie ist an feste Bedingungen geknüpft. Wenn man sich nicht daran hält, gibt es, so wie im Jobcenter, Sanktionen. Also wer sich nicht für den Standort Deutschland richtig reinhängt, ist unsozial, ist unsolidarisch. Das zweite ist die Working Poor. Hier wirkt das, wie auch bei den anderen, die auf denen ich noch gleich komme, eine Abgrenzung nach unten. Also eine Abgrenzung von jetzt Working Poor nach unten zu den sogenannten Überflüssigen und Ausgeschlossenen. Da muss man dazu sagen, dass die Einteilung in würdige Arme und unwürdige Arme seit dem Mittelalter besteht. Also auch im Mittelalter gab es Vorstellungen davon, wie jemand richtig zu betteln hat, wie man gut bettelt und wie man schlecht bettelt und wie man schlecht sich praktisch als Armer in der Stadt damals verhält. So etwas Ähnliches gibt es heute auch wenn wir uns Medienberichte angucken. Arbeitslose, die sich echt anstrengen, die super sind und so, und die Arbeitslosen, die so wie beschrieben eben genau das Gegenteil tun. Also die unwürdigen Arbeitslosen. Kurze Fußnote dazu. Mir hat eine Kollegin gesagt, dass in München ist Betteln in der Innenstadt jetzt verboten. Nicht komplett, sondern demutsvolles Betteln ist erlaubt. So ähnlich ist, glaube ich, die offizielle Beschreibung. Also wenn man so bettelt, darf man wohl, aber wenn man so anspricht, das darf man nicht. Das ist ich glaube, das deckt sich weitgehend mit Mittelaltergesetzen, die dort gerade angewandt werden. Ja, es gibt verschiedene Studien, die Erwerbslose oder vorübergehende Erwerbslose interviewt haben und gefragt haben, wie siehst du dich eigentlich als Erwerbslose, wie siehst du diese Gesellschaft und so? Und in vielen Studien kommt heraus, dass sich abgegrenzt wird von den tatsächlich faulen Arbeitslosen, seitens der Erwerbslosen oder seitens derjenigen, die sich häufiger in Erwerbslosigkeit wiederfinden. Es war, glaube ich, sogar eine Studie aus dem IAB, dem Institut der Bundesagentur für Arbeit, in dem da werden tatsächlich gute Studien teilweise gemacht und so. Und eine Studie eben hat das herausgearbeitet. Es wurde dann interviewt und die Forscher haben herausgearbeitet, dass die zentralen Prämissen oder die zentralen Punkte, an denen praktisch die interviewten Erwerbslosen sich selbst einordnen, diejenigen sind, die man auch in den Medien wiederfindet. Und das findet sich dann ganz konkret, wenn gesagt wird, es gibt wirklich diese faulen Arbeitslosen, das stimmt. Ich bin natürlich keiner von diesen faulen Arbeitslosen. Ich versuche wirklich jeden Morgen dieses und jenes zu machen. Ich mache das, das und das und das und das. Also es findet so eine Selbsterklärung auch statt, dass es die zwar gibt, aber dass man auf keinen Fall zu denen gehört. Also es ist ein Fokus auf ein unmoralisches Verhalten von Sozialleistungsbeziehenden, von Erwerbslosen. Und dieses unmoralische Verhalten geht so weit, dass praktisch man die Personen sich dann, die sich gar nicht darin in dieser Lage, also die sie eigentlich gar keine Notwendigkeit hätten, genau diesen Diskurs auch mit aufzunehmen, dass sie diesen dann komplett auch in ihr Weltbild einpacken und sich daran orientieren. Und es ist auch ein bisschen nachvollziehbar, um sich diesen Verdacht zu entziehen. Wenn du das die ganze Zeit siehst in den Talkshows, in den Zeitschriften und so, dass es so viele angebliche faule Arbeitslose gibt, bist du von permanentem Rechtfertigungsdruck, wenn du dich eben auch objektiv in der gleichen Lage befindest, nämlich dass du arbeitslos bist. Und um sich dann diesen Verdacht zu entziehen, eben nicht zu den faulen Arbeitslosen zu gehören, musst du dich als besonders fleißig und als besonders erwerbsorientiert präsentieren. Und dann kannst du dich wiederum von den unwürdigen Arbeitslosen abgrenzen. Und also das ist, glaube ich, für viele noch ein bisschen nachvollziehbar, die Abgrenzung nach unten und auch die Orientierung an diesen zentralen Prämissen. Die abstiegsbedrohte Mittelklasse ist ein Phänomen, mit dem ich mich die letzten Monate beschäftigt habe, ich habe zur AfD ein bisschen mehr gearbeitet die letzten Monate. Und ich bin darauf gekommen, weil die AfD komischerweise vor allem die Mittelklasse mobilisieren konnte. Mittlerweile ändert sich es ein bisschen, aber 2013, 2014 war es vor allem die Mittelklasse, die sich von der AfD angesprochen gefühlt hat. Und viele dieser Wählerinnen und Wähler der AfD, die nicht nur gut verdienen, gutes Einkommen haben und so, haben in verschiedenen Interviews und so beschrieben, dass sie Angst davon haben, dass sie Angst vor sozialem Abstieg haben. Sie haben vor allem möglichen Angst, auch vor irgendwelchen Weltkriegen und so, aber sie haben auch Angst vor sozialem Abstieg. Und das kann man auch, also das ist auch nachvollziehbar ein Stück weit. Also wenn wir nochmal diese 1973 und 1975 uns vergegenwärtigen, man könnte es so ausdrücken, dass gerade für eine Mittelklasse sich da massiv was geändert hat. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren, also vor allem in den 60ern, als die Babyboomer geboren wurden, das sind glaube ich von 55 bis 65 oder so, war in Westdeutschland zumindest für viele Menschen in der Mittelklasse oder in der Arbeiteraristokratie war das Aufstiegsversprechen präsent, das Aufstiegsversprechen der Eltern, der Satz der Eltern, du sollst es mal besser haben und eigentlich geht es immer bergauf, wenn man sich anstrengt und nicht irgendwie richtig viel Scheiße baut, so dann wird man mindestens auf dem Status der Eltern sich wieder befinden oder eigentlich im Normalfall befindet man sich dann noch über diesem Status der Eltern. Also es gab ein gewisses wärmende Gefühl der sozialen Sicherheit in diesem Sozialkapitalismus, wenn man so nennen will, also verschiedene Kollegen nennen den so. Und dieses wärmende Gefühl der sozialen oder dieses wärmende Gefühl des Sozialkapitalismus weicht immer mehr einer klammen Abstiegsangst. Eine Abstiegsangst in einem Krisenkapitalismus, in einem Kapitalismus, der eben nicht mehr den Aufstieg verspricht zentral, sondern eher mit Abstieg droht. Also die Bedrohung der Prekarität, die bezieht sich ja keineswegs nur auf Erwerbslose und auf Working Poor, sondern auch auf Teile der Mittelklasse. Und dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen zunehmender auch Statusangst und Angst vor sozialem Abstieg und der Tendenz nach zu, wenn man jetzt die Reihe aufnehmen will, zu Rechtspopulismus und zu rechten Positionen. Darauf verweisen immer mal wieder Soziologen. Es gab eine interessante Studie vor ein paar Jahren aus Bielefeld. Wilhelm Heidmeier war da ein Soziologe, der so eine Langzeitstudie gemacht hat. Deutsche Zustände hieß die. Und er hat in der 9. Ausgabe der Deutschen Zustände 2010 beschrieben, dass es eine Zunahme von, er nennt es, menschenfeindlichen, abwertenden Einstellungen gegenüber verschiedenen schwachen Gruppen gibt. Es gibt eine Zunahme dieser menschenfeindlichen Einstellungen und zwar besonders, meinte er, bei den höheren, mittleren und höheren Einkommensgruppen. Das Forscherteam um Heidmeier sprach von einer sogenannten rohen Bürgerlichkeit. Zitat: Es gibt infolge von ökonomischen wie gesellschaftlichen Kriseneffekten deutliche Hinweise auf eine entsicherte wie entkultivierte Bürgerlichkeit. Dieser entsicherte Teil der Bürgerlichkeit, wie er es nennt, ich würde es dann vielleicht der entsicherte Teil der Mittelklasse nennen, der richtete in dieser Studie, konnte man es sehen, vor allem sich gegen vermeintlich nutzlose Menschen und vor allem auch gegen Muslime. Also hier haben wir auch wieder diesen Zusammenhang. Sowohl antimuslimischer Rassismus ist anscheinend sehr virulent, aber auch die Abwertung von nutzlosen Menschen. Das ist dann nicht nur Erwerbslose, sondern vor allem auch Obdachlose und so weiter und zum Teil auch eben Behindertenfeindlichkeit, die hier ins Spiel kommt. So, vielleicht das Letzte noch, die kreative Mittelklasse. Das ist vielleicht nur noch mal so einen letzten Impuls hier zu geben. Neoliberalismus, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, ist nicht nur eine Wirtschaftsform, also nicht nur eine gewisse Wirtschaftspolitik oder eine Form des Klassenkampfes von oben, sondern es ist auch eine Ideologie, die das Denken und Handeln der Menschen wesentlich prägt und vor allem, würde ich sagen, auch die kreative Mittelklasse wesentlich prägt. Ein Freund von mir hat vor kurzem geschrieben, der Neoliberalismus will die ganze Persönlichkeit, die ganze Person mit Haut, Hirn und Haaren. Und wenn wir jetzt dieses neoliberale Ideal des fleißigen Menschen, des fleißigen, superkreativen mal gegenüberstellen zur Unterklasse, sehen wir, dass dieses Selbstbild von dem guten, leistungsbereiten Subjekt genau das Gegenbild von der Unterklasse ist. Ich lese euch da jetzt mal was vor, was ich vor kurzem geschrieben habe. Glaubt man den Bildhauern der Unterschichtskultur, sind die meisten Sozialbeziehenden faul, ungepflegt, unrasiert, ungewaschen, ungekämmt, tragen die meiste Zeit Unterhemden, schauen unentwegt Trash-TV, konsumieren literweise Bier und kiloweise Chips sowie Fastfood, sind entsprechend übergewichtig, leben in Plattenbauten oder in Problembezirken und sind sexuell verwahrlost. Kurzum, die neue Unterschicht macht den lieben langen Tag nichts Sinnvolles und das auf Kosten anderer. Das ist im Kern jetzt zusammengefasst die Konturen des Arbeitslosenstereotyps, das ich euch aufgezeigt habe, mit allen möglichen Facetten dieses Arbeitslosenstereotyps. Und jetzt mal alle diese Beschreibungen umgedreht. Weil nämlich dieses Bild der neuen Unterschicht oder des typischen Arbeitslosen ist das absolute Gegenbild zur Leistungsgesellschaft, zur neoliberalen Leistungsgesellschaft. Diese ist nämlich arbeitsam, gepflegt, rasiert, frisch geduscht, gestriegelt, die meiste Zeit Polohemden tragend, selten fernsehschauend und wenn, dann ausschließlich Arte und Dreisat, konsum- und ernährungsbewusst, sportlich, im innerstädtischen Altbauviertel oder Reihenhaus wohnt und sexuell ausgeglichen, sucht so der arbeitsame Bürger täglich nach neuen Herausforderungen und Aufgaben, um sich selbst und den Standort voranzubringen. Also diese Beschreibung jetzt einerseits kreative, super tolle Leistungsgesellschaft und auf der anderen Seite eher so Unterklasse, sehen wir schon, dass es auch für so eine kreative Mittelklasse diese Ideologie des Arbeitslosenstereotyps wahrscheinlich nicht ganz unwichtig ist, um das eigene Selbstbild zu konstituieren oder das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten. Genau, ich habe die Funktionen dürften jetzt, glaube ich, klar geworden sein. Ich werde die jetzt nicht mehr nochmal einzeln hier aufführen. Ich bin ja schon bei 55 Minuten. Die die Funktion von so einem Arbeitslosenstereotyp ist zunächst erstmal Ablenkung. Ich glaube, das ist vielen, dürfte nicht viele vom Hocker hauen, dass so eine stetige Thematisierung, zum Beispiel von so faulen, frechen, dreisten Arbeitslosen, natürlich erstmal die Funktion einer Ablenkung von strukturellen Problemen hat. Also wenn man die Vorstellung hat, der Arbeitslose ist selbst schuld an seiner Arbeitslosigkeit, dann muss man nicht darüber sprechen, dass vielleicht der Kapitalismus in sich krisenhaft ist oder dass es irgendwelche anderen strukturellen Probleme gibt, die zu Arbeitslosigkeit führen. Man kann es einfach, ja, man kann das Problem oder ein gesamtgesellschaftliches strukturelles Problem kanalisieren und auf einzelne Personen anwenden. Damit legitimiert man natürlich das bestehende System, also man muss nicht über Krisenhaftigkeit des Kapitalismus nachdenken. Es hat aber auch eine, wenn man so will, neben dieser eher destruktiven Funktion, destruktiv deswegen, weil sie etwas, eine Diskussion verhindert und eher ablenkt von etwas, daneben hat es auch eine produktive Funktion. Nicht in dem Sinne, dass es aus der linken Sicht gut ist, aber in dem Sinne, dass es etwas hervorbringt. Während zum Beispiel Ablenkung ganz typisch 1975 war, ich habe gesagt, da kam diese Debatte wieder auf mit dem faulen Arbeitslosen. Es war die Politiker und auch weite Teile von Mainstream-Wissenschaft und so hatten nicht so richtig Ahnung, wie sie jetzt mit den veränderten Bedingungen auch weltweit nach der Ölkrise 73 umgehen sollten. Da kam der faule Arbeitslose eigentlich gerade recht, um da eben von strukturellen und vielleicht auch damals noch nicht erfassbaren, für den Mainstream zumindest erfassbaren Problem abzulenken. Aber wenn wir jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, wird uns diese Zuspitzung oder diese produktive Funktion nochmal deutlich. 2001, Schröder gibt ein Interview mit der, damals war Schröder so ein, also der war Bundeskanzler und für Rot-Grün und wir wissen ja, Krieg, Agenda 2010, all die super Sachen kamen von Rot-Grün. Und 2001 hat Schröder der Bild-Zeitung ein Interview gegeben und davon gesprochen, dass es kein Recht auf Faulheit geben darf in dieser Gesellschaft. Hat eine große Debatte, zu einer großen Debatte geführt. Es hat eigentlich relativ viel von dem auch wiederholt, was wir hier heute schon gesehen haben beim Arbeitslosenstereotyp. Und das war nicht nur Ablenkung, was Schröder damals gemacht hat. Er hatte durchaus Grund zur Ablenkung. Ein Jahr später fanden die Bundestagswahlen statt. Er wurde 3 Jahre zuvor gewählt mit der zentralen Forderung, er wird, oder mit dem zentralen Anliegen, was er formuliert hat, er würde die Arbeitslosigkeit halbieren, er hat es offensichtlich nicht geschafft, es musste also irgendwie eine Ablenkung her, aber es war mehr als das. Endergebnis dieser Diskussion damals war, dass eine Kommission eingesetzt wurde, es war dann die spätere Hartz-Kommission. Aus dieser Hartz-Kommission ist dann Hartz 1 bis 4 entstanden mit all dem, was uns, glaube ich, allen bekannt ist, also Erhöhung des Drucks, höhere Sanktionsquoten oder Sanktionsquoten überhaupt und das Prinzip des ein klein wenig fördern und ganz viel fordern. Diese ganzen Veränderungen, also ich habe das jetzt so versucht, ein bisschen eher so also die Veränderungen der Gesellschaft, der Ökonomie und der Politik und so zu fokussieren und da Klassismus praktisch einzuordnen. Diese Veränderungen seit 73, 75 finden natürlich nicht losgelöst von der gesellschaftlichen Linken statt. Und es ist eigentlich umso bedauerlicher, dass seit 73, 75 eine Perspektive in den Hintergrund gerückt ist, die notwendig wäre aus meiner Sicht, um die veränderten Dynamiken in dieser Gesellschaft, in dieser Klassengesellschaft zu erfassen. Es ist die Perspektive ist die Klassenperspektive, die weitgehend verloren gegangen ist. Viele Linke, das ist eine Selbstkritik, tun sich schwer damit, auch mit Begriffen wie Arbeiterinnenklasse, mit Unterklassen und so weiter, um die aktuelle Gesellschaft zu beschreiben. Nur allzu gerne zieht man sich auf eher sozialdemokratische Schichtmodelle und so zurück. Dabei sind es gerade Klassenanalysen und klassentheoretischer Hintergrund, der, glaube ich, gerade hilfreich wäre, auch um so einer, man könnte schon sagen, so einer kulturalistischen Klassentheorie etwas entgegenzusetzen. Nichts anderes ist das im Grunde, wenn man von so einer Unterschiedskultur spricht. Das ist eine Kultur, also eine kulturalistische, klassistische, sozialchauvinistische Ansatz, Klassen zu fassen. Und dass dem kein materialistischer entgegengesetzt werden konnte, auch jetzt massenmedial nicht und auch nicht in der breiten Gesellschaft, hängt auch mit einer Schwäche der Linken zusammen, mit einer Schwäche der Linken in Bezug auf die Analyse und die Praxis aus einer Klassenperspektive heraus. Um es vielleicht auch mit dem Klassismus nochmal auf den Punkt zu bringen, es reicht aus meiner Sicht nicht zu sagen, wir müssen jetzt diese symbolische Abwertung von Erwerbslosen dadurch bekämpfen, indem wir versuchen, eine symbolische Aufwertung zu machen. Es reicht meiner Meinung nach nicht aus, um es jetzt einfach mal also es reicht nicht aus, jetzt einen Anerkennungsansatz zu machen und einen liberalen Ansatz zu machen, der sich nur auf Antidiskriminierung bezieht. Nicht, dass es nicht auch sinnvoll wäre, die konkrete Diskriminierung von Menschen, von Kindern, die deren Eltern erwerbslos sind oder aus der Arbeiterklasse und so kommen, dass man, ich halte es durchaus für sinnvoll, da eine Antidiskriminierungspraxis zu machen. Aber sie reicht alleine nicht aus. Und es reicht auch alleine nicht aus, eine Anerkennungspraxis entgegenzusetzen. Um es auf den Punkt zu bringen, zuzuspitzen, es reicht nicht aus, dem Flaschensammler auf die Schulter zu klopfen, ihm zu sagen, dass er ein wichtiger, guter Teil der Gesellschaft ist, dass er ein anerkannter Teil der Gesellschaft ist und dass wir uns gemeinsam gegen die Stigmatisierung von Flaschenpfandsammlern einsetzen. Eine Analyse und Kritik von Klassismus, wie ich sie hier vorschlage, also eine eher materialistische Zugang zu Klassismus, muss die Verhältnisse in den Blick nehmen, die den Flaschensammler überhaupt erst in die Situation bringen, dass er, wenn er keinen Bock drauf hat, aber trotzdem gezwungen ist, Flaschen sammeln zu müssen. Und das ist, glaube ich, ein etwas anderer Fokus, als es hier und da vielleicht gemacht wird. Danke.